Eier in den Quellen. Und ein Hund, der wie eine Giraffe tut. Auf den Kopf stellen und schütteln die Denkerflüssig. Wir warten völlig umsonst. Und ich ging nach Hamburg und schlag die Schiffe tot. Mit einem Trost, gesagt ist es sehr leicht.